Laut Meldungen der südkoreanischen Massenmedien äußerte jüngst das Verfassungsgericht unter starkem Druck der Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten den Standpunkt dazu, baldigst den Prozess über die Anklage gegen die Präsidentin Park Geun-hye zu führen. Das Blaue Haus und die Advokaten der Präsidentin, die in Verlegenheit gerieten, reden von der ausreichenden gerichtlichen Untersuchung und der Gerechtigkeit und behaupten hartnäckig, dass das endgültige Plädoyer im Verfassungsgericht verschoben werden soll. Sie meinen, dass die ganze Advokatengruppe zurücktreten könne und dass Park Geun-hye vor Gericht eine Aussage machen könne. Mit allerlei heimtückischen Machenschaften wie Lügen, Betrügen und Drohungen versuchen sie wie besessen, unbedingt den Prozess über die Anklage gegen die Präsidentin zu verschieben. In seiner Stellungnahme vom 24. Februar betonte der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung der DVRK, dass die Flammen des Widerstandskampfes der gesamten Bevölkerung, die in ganz Südkorea lodern, die Explosion von großem Groll und Zorn gegen das landesverräterische Park Geun-hye-Regime sind, das sich mit faschistischer Diktatur, volksfeindlicher Politik, Kriecherei und Auseinandersetzung mit Landsleuten befasst. Der Sprecher fuhr fort. Trotzdem führen Park Geun-hye und ihre Hilfeshelfer tagtäglich im Hinterzimmer des Blauen Hauses heimliche Beratungen und bemühen sich dabei um die zusätzliche Anmeldung von Zeugen und den Druck auf die Sonderanwaltschaft und das Verfassungsgericht. Mit dem Herankommen der Zeit, wo die Landesverräterin verurteilt wird, rasen sie völlig vernunftlos. Die Kampagne der rechtsradikalen konservativen Kräfte gegen die Amtsenthebung der Präsidentin ist eine armselige und unterwürfige Handlung der dummen Leute, die weder ordentliches Urteilsvermögen noch eigene Ansichten haben und auf ein paar Pfennig von Park Geun-hye und Choi Soon-sil scharf sind, sowie ein lächerliches Theater der Verbrecher, die mit von ihnen erschwindeltem Geld bestochen sind. Die Amtsenthebung von Park Geun-hye ist eine unwiderrufliche und unvermeidliche Sache der Geschichte, eine Forderung der Epoche und ein Befehl der Bevölkerung. Der elende Untergang der Präsidentin Park Geun-hye ist bereits festgelegt worden und der totale Bankrott des konservativen Regimes ist ein unveränderliches Schicksal. Das glühende Verlangen und das Streben der Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas, alle ungerechten Sachen auszurotten und eine neue Welt zu schaffen, sind durch nichts aufzuhalten. Der Wille der Bevölkerung ist die Gerechtigkeit und diejenigen, die diesem zuwiderhandeln, werden im Grab der Geschichte begraben. Das landesverräterische Regime Südkoreas soll genau begreifen, dass es sich selbst durch allerlei verzweifelte Umtriebe nicht aus dem Untergang retten kann.